Erster die drei Männer antworteten Hiob nicht mehr. Hiob dachte, er sei gerecht. Zweiter da wurde Elihu sehr wütend. Er war der Sohn von Barachel aus Bus. Er war aus der Familie Ram. Elihu war wütend auf Hiob, weil Hiob dachte, er sei gerecht vor Gott. Dritter Elihu war auch wütend auf Hiobs drei Freunde. Sie fanden keine Antwort. Sie konnten Hiob nicht zeigen, dass er falsch lag. Vierter Elihu wartete mit dem Reden. Die anderen Männer waren älter als er. Fünfter Elihu sah, dass die drei Männer nichts mehr sagten. Da wurde er sehr wütend. Sechster Elihu, der Sohn von Barachel aus Bus, begann zu sprechen. Er sagte, ich bin jung. Ihr seid alt. Darum hatte ich Angst. Ich wollte euch nicht sagen, was ich weiß. Siebter, ich dachte, alte Menschen sollen reden. Viele Jahre bringen Weisheit. Achter, aber der Geist in den Menschen macht sie klug. Der Atem Gottes macht sie verständig. Neunter, nicht nur alte Menschen sind weise. Alte Menschen verstehen nicht immer, was richtig ist. Zehnter, darum sage ich, hört mir zu. Ich will euch jetzt sagen, was ich weiß. Elfter, ich habe auf eure Worte gewartet. Ich hörte auf eure Lehren. Ich wartete, bis ihr die richtigen Worte findet. Zwölfter, ich habe euch genau zugehört. Aber keiner von euch konnte Hiob widerlegen. Keiner konnte zeigen, dass er falsch lag. Dreizehnter sagt nicht, wir haben Weisheit gefunden. Nur Gott kann ihn besiegen, kein Mensch. Vierzehnter, Hiob hat keine Beweise gegen mich. Ich werde ihm nicht mit euren Worten antworten. Fünfzehnter, sie sind verwirrt. Sie antworten nicht mehr. Sie haben keine Worte mehr. Sechzehnter, soll ich warten, weil sie nicht reden. Sie stehen da und geben keine Antwort mehr. Siebzehnter, ich will auch antworten. Ich will auch sagen, was ich weiß. Achtzehnter, ich habe viele Worte. Mein Geist in mir drängt mich. Neunzehnter, mein Inneres ist wie Wein in einem neuen Schlauch. Es will platzen. Zwanzigster, ich will reden, um mich zu erleichtern. Ich will meinen Mund öffnen und antworten. Einundzwanzigster, ich werde niemandem helfen. Ich werde keine Menschen schmeicheln. 22. Ich kann nicht schmeicheln. Sonst würde Gott mich schnell wegnehmen.